Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mal wieder nicht nur ein Netzstimmenvideo, sondern auch ein Cyberlago. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie das Ding heißt. Ich glaube, es heißt Cyberlago Talk. Also nicht aber, nicht aber. Und, man sollte ja nicht aber sagen. Und wir haben heute Kian und Stefan hier als Gäste. Und die sind beide auch in dem schönen IT-Kompetenznetzwerk Cyberlago hier am schönen Bodensee. Und das gibt doch Anlass zu der Frage: Hallo, wer seid ihr und was macht ihr? Stefan, magst du anfangen? Ja, ich bin Stefan Friese. Der andere Kollege ist Kian Soltomoradi. Wir sind AdNexus. Das heißt, wir beraten Unternehmen, KMUs bis gehobener Mittelstand zu Digitalisierungsfragen und Geschichten, alles rund um Daten. Genau, wer AdNexus, ich habe es dann auch mal einmal falsch gegoogelt, immer mit 2x und also AT vorne, ja, also so wie, Genau. ja, genau. Das ist dann der Trick mit den 2x, landet man an der richtigen Stelle. Habt ihr so verschiedene Rollen bei euch im Unternehmen oder macht bei euch jeder alles? Also wir teilen uns ein bisschen auf. Ich bin mehr so für Vertrieb und Marketing zuständig, Netzwerk und Stefan zwar auch, aber Stefan ist technisch viel tiefer drin in Projekten als ich. Okay, ja, Digitalisierung, ich sage immer das D-Wort, ja, das ist so, was macht ihr Digitalisierung? Ja, das ist, wie wenn früher man die Leute gefragt hat, was machst du Internet? Ja, oder jemand hat mal geschimpft aus der Werbeagentur, hat gesagt, kreativ heißt ja eigentlich gar nichts. Ja, also, und das ist mit Digitalisierung, ist es auch so, ich erzähle immer die hübsche Anekdote. Mir hat ein Bekannter, der jetzt nicht mehr an der Hochschule ist, aber der an der Hochschule war, hat die Nachricht mir ein Schnipsel aus einer E-Mail zugeschickt. Da stand drin, wir digitalisieren jetzt unsere Excel-Sheets. Also was sie damit natürlich meinten, war, dass sie jetzt die Formulare online ausfüllen. Ne? Aber es ist natürlich was. Also Digitalisierung, wie kann man sich das vorstellen? Kümmern uns um Daten. Das ist genauso allgemein wie das Internet. Genau. Daten im Speziellen, Unternehmens- bzw. Produktdaten, also Daten, die zum Beispiel von irgendwoher ins Unternehmen kommen. Wie kommen die daher? Welche Systeme sind die Empfänger dann der Daten bei den in den entsprechenden Unternehmen und was muss mit den Daten passieren, dass sie angebaut werden können? Dann sind die Daten da? Was passiert mit den Daten im Unternehmen? Was fängt das Unternehmen mit den Daten an? Welche Systeme, Tools und Prozesse sind beteiligt? Und last but not least, wohin gehen die Daten? Also, wie werden Daten aufbereitet? Für welche Kanäle? Das sind auch Sachen wie Datenqualität, die berühmten Dateninseln auflösen, Systeme miteinander verknüpfen und eben Prozesse zu digitalisieren, die vorher natürlich entsprechend vielleicht angepasst werden müssen, damit sie auch digital passen. Okay, können wir da mal, ich bin ja ein großer Fan von Beispielen. Können wir da mal, also klar, also das sind ja nicht mehr dieselben Daten, die dann rausgehen, ne? Die sind angereichert, verändert, was auch immer, da passiert ja was damit. Sonst würde das Unternehmen ja gar nichts arbeiten, wenn sich die Daten nicht verändern würden. Aber was weiß ich, was kommt da rein? Zum Beispiel Shop-Daten oder was weiß ich, 200 Bleistifte oder, also kannst du mal ein Beispiel machen, was so ein typisches Projekt ist, wo ihr involviert seid und was da dann für das Unternehmen dabei rausspringt? Gut, also wir sind da sehr viel im Bereich der Produktdaten unterwegs und Produktinformationen. Das heißt, da geht es darum, halt die Daten, die rund um ein Produkt halt entstehen, seitens der Technik, Konstruktion, auch Daten wie Preise und dergleichen, dass man das halt sammelt, oftmals in einem PIM-System, dass man die entsprechend strukturiert und die dann halt auch in entsprechenden Formen an den Markt gibt, sei es per App, sei es für irgendwelche Händler oder Kataloge. Das ist so mal eins der Also ich Hauptszenarien. versuche es mal zu konkretisieren. Ich habe jetzt eine elektrische Zahnbürste, ne? Und da steht drin, das ist jetzt eine Schallzahnbürste, die ist blau und grün und was weiß ich, die hat einen tollen Akku und da ist noch ein Ladegerät dabei und die kostet 93,28. Und was weiß ich, ein Produktfoto haben wir noch, einen Namen haben wir noch, Maße haben wir noch. Was weiß ich, was haben wir noch? Die Beschreibung, ne? Also wir haben technische Daten, aber wir haben auch einfach einen Fließtext, der die beschreibt. Und das kann ich dann, was weiß ich, zum Beispiel in einen Amazon-Shop oder sowas überspielen. Habe ich das jetzt richtig so? Ich versuche das mal für mich so ein bisschen zu konkretisieren, damit am anderen Ende der, ne, auf der anderen Seite vom Internet, wo die Leute uns zugucken, auch jemand, der jetzt nicht so viel damit zu tun hat, sich irgendwas vorstellen kann. Das wäre so ein Beispiel. Genau. Die Sicht, das ändern, wenn das. Also bevor so eine Zahnbürste auf den Markt kommt, hat vielleicht der Hersteller der Zahnbürste Lieferanten, die liefern Teile, um diese Zahnbürste zu produzieren. Das heißt, da entstehen schon Daten, die reinkommen zum Hersteller der Zahnbürste. Dann, um das einfach zu erklären, gibt es ja nicht nur eine Zahnbürste, sondern viele Zahnbürsten in unterschiedlichen Varianten und Farben zum Beispiel oder Modelle. Dann gibt es vielleicht Modelle, die nur für bestimmte Märkte oder ein Ladegerät für USA mit anderen Spannungen als für Europa. Und all die Daten wären jetzt zum Beispiel Daten, die über ein ERP-System rein in ein Produktinformationsmanagementsystem wandert, zum Teil aus dem PIM-System. Dort die Daten angereichert werden. Du sprachst eben von Fotos, könnten auch Videos oder sonst was noch dazukommen. Die könnten zum Beispiel in einem sogenannten DAM-System, Digital Asset Management System, verwaltet werden. Über ein Redaktionssystem, mit dem ein technischer Redakteur dann die Bedienungsanleitungen schreibt, baustandbasiert. Das liefert vielleicht dann Informationen für eine Online-Hilfe oder für ein PDF, eine Bedienungsanleitung, die vielleicht dann ausgedruckt oder zum Download bereitsteht, zum Beispiel in einem Portal, wo sich der Kunde einloggt beim Hersteller. Und all diese Daten und eben Informationen, weil Daten mit Kontext oder Daten mit weiteren Daten zu verknüpfen, entsteht dann Information. Und diese Produktinformationen mannigfaltig müssen irgendwie an die entsprechende Zielgruppe, sei es Endkunde oder sei es auch aus einem B2C-Geschäft oder einem B2B-Geschäft, vielleicht dann, wie du schon sagtest, an Amazon. Und Amazon braucht dann von dem Hersteller die Daten in einer Form, die der Hersteller vielleicht so vom Datenmodell gar nicht bei sich hat. Das heißt, die Daten müssen transformiert werden, Daten müssen angereichert werden. Vielleicht stimmt auch die Qualität der Daten von dem Lieferanten nicht, fehlt was, ist was nicht valide. Und all diese Prozesse und all die Systeme, die zusammenspielen, da kümmern wir uns drum. Und eben die Prozesse, die drumherum passieren. Ja, ich war zum Beispiel ganz fasziniert von meinem neuen Drucker, weil der hat jetzt nicht nur keine Anleitung mehr, sondern der hat auf dem Display, wenn da was ist, ja, wenn ich also Papier nachfüllen soll, dann macht er mir da einen kleinen Film, wie das geht. Ja. Oder ich kann einen Film abspielen lassen, ich habe vielleicht aber auch eine Sequenz von Zeichnungen. Notfalls könnte ich es mir vielleicht sogar als Text anzeigen lassen. Das sind natürlich alles Daten, die irgendwann mit dem Produkt zusammengeführt werden müssen. Oder was ist das für ein Akku? Wie viel Ladekapazität hat der? Passt der zum Ladegerät? Und so weiter und so fort. Das sind dann, also das wäre jetzt ein Beispiel für das, was ihr da tut. Interessant wäre es zum Beispiel für dich, wenn dein Drucker, wenn er einen Defekt hat, mit entsprechenden Fehlercode, den du früher nur angezeigt bekommen hast, auf dem kryptischer Mist, wo du dann selber googeln durftest, was bedeutet das und was kann ich tun oder nicht tun, dir vielleicht über eine App oder über eine Web-App auf dem Handy oder sonst wo dann angezeigt wird, pass auf, irgendwie, gut, Papierschalter ist das Einfachste, aber mein Resttintenbehälter ist voll. Ja, und wenn du ihn tauschen möchtest, falls du den schon bestellt hast, wenn nicht, wird vielleicht eine Bestellung ausgelöst, wie du den dann austauschen kannst, als Beispiel. Kürzlich hatte ich mal den Fall, da hat er gesagt, er hat einen Papierstau, aber ich habe nichts gefunden. Das habe ich ihn halt an- und ausgemacht und wollte ihn schon elektroschocken oder irgendwas. Ja, also der hat einfach gesagt, ich habe einen Fehler, aber ich habe nirgends ein Fitzel Papier gefunden. Irgendwann hat er sich dann gerappelt und hat dann gesagt, ja, okay, da ist kein Papier. Weißt du, was schlimmer ist, Olli? Sprich? Du versuchst, das Papier rauszuziehen und es bleibt ein Fitzel drin. Hey, alles schon gehabt, ja. Versuch das mal. Das hatten wir sogar beim Deskjet 500, ja. Wir müssen ja mal kurz dann sagen, wie alt wir sind, ja. Also indirekt, indem wir sagen Deskjet 500, ja. Wenn in so einem Deskjet 500 Papier fest hielt, da ist sozusagen ein Sudoku-Spiel Dreck dagegen, wo man da überall dann noch Papier rausziehen kann oder so. Ja, gute alte Zeiten. Ich habe da was Spannendes, weil ich ja auch, ich habe ja mal Literaturwissenschaft und Linguistik studiert und bin natürlich vorhin mal noch heimlich auf eure Webseite gegangen und habe da irgendwas mit Sprachmodellen und so gefunden. Ich muss natürlich zugeben, es hat sich nicht sofort komplett erschlossen. Also ich denke, viele der Texte auf eurer Webseite sind natürlich in der Tat für die Leute geschrieben, die schon wissen, was sie brauchen. Und das ist ja dann eigentlich auch ganz gut. Manchmal ist es ja auch ganz schlau, wie soll man sagen, den richtigen Kunden auch zu verscheuchen. Ne? Also wenn jetzt einer bei euch anruft und sagt, einer muss mal meinen Computer anschließen, dann könnt ihr sagen, wir empfehlen euch jemand. Ja? Am besten jemand von CyberLago. Ich glaube, wir beide haben da gerade jemanden im Hinterkopf, der sowas machen könnte. Über den wir da kürzlich geredet haben. Und weil ich glaube, so jemand haben wir noch gar nicht im Netzwerk. Das ist das Lustige. Ja? Also jemand, der einfach mal einen Computer aufbaut oder so und einen Drucker dran hängt. Erzähl doch mal, oder vielleicht Stefan, oder ich weiß nicht, Ja, so nach dem Motto, linguistisch was? Also irgendwas mit Sprache, Sprachcheck, passt das alles? Aber was genau macht ihr da? Gut, also gewisse Texte will man ja einheitlich schreiben im Unternehmen. Oder wenn es auch in den rechtlichen Bereich geht, brauchst du die richtige Formulierung, man will die richtige Ansprache haben, Terminologie muss stimmen, die Begrifflichkeiten, diese ganzen Geschichten. Und es gibt halt Systeme, da kann man Regeln dafür hinterlegen. Das heißt, die unterstützen einen beim Schreiben und sagen einen halt, ob man etwas falsch formuliert hat, ob man es besser formulieren kann. Genau, in diese Richtung geht es. Und das kann man natürlich dann auch anpassen auf seine Zwecke. Das heißt, welche Sprache verwendet man? Ist auch eher fürs Marketing, ist vielleicht was für eine Anleitung. Da muss man dann ein bisschen anders arbeiten. Da hatte ich kürzlich auch so einen schönen Fall. Ich bin schier verzweifelt. Ich weiß nicht, irgendwann ist mir mal ein DKB-Konto zugelaufen, ja. Also wie vielleicht dem einen oder anderen von uns, ja, weil die sagen, Gratiskonto. Und dann sagst du, Gratiskonto ist immer toll, ja. Und dann, wobei man dann immer fragen muss, ne, wie verdienen die Geld? Aber wie auch immer. Und dann haben die gesagt, du musst dich da einloggen. Und dann habe ich mich versucht einzuloggen. Und dann habe ich das Passwort zurückgesetzt. Und dann hatte ich eine Tarn2Go-App mit irgendeinem Code. Und die haben es irgendwie geschafft, inkohärent zu kommunizieren. Also ich habe einfach, mein Hauptproblem war, ich wusste nicht, was mein Login-Name war. Ja, und der ist auch total behämmert, weil es ist irgendwie 10038429. Das ist er natürlich nicht. Ja. Aber das war... Das war dein Kennwort, ne? Erstmal, oh ja, Mist, jetzt habe ich mein Passwort gesagt. Ja, aber genau, die einen sagen Kennwort, die anderen sagen Passwort, die anderen sagen Authentifizierungscode, dann sagen sie Legitimations-ID, dann sagen sie was auch immer, ja, und die sind nicht in der Lage, per E-Mail eine klare Frage zu beantworten. Ja, du sagst, ich weiß nicht, mit welchem Namen ich mich einloggen soll, wie immer der bei Ihnen heißt. Was kommt? Ich habe Ihnen eine neue Tarn2Go-PIN geschickt. So nach dem Motto, das klingt nicht wie die Antwort auf meine Frage. Ja? Die haben, ich glaube, die haben irgendwie 28 Textbausteine oder 6 haben sie wahrscheinlich oder was sind es dann? 12, ja, und dann würfeln die mit 2 Würfeln oder 11, genau. 11 Textbausteine würfeln sie mit 2 Würfeln und das, was rauskommt, den Textbaustein schicken sie dir. Ja, und dann habe ich einmal richtig losgepollt, habe gesagt, ich will jetzt dieses verdammte Konto schließen, sie rauben mir den letzten Nerv, ich bin nicht erst seit gestern online, aber ihr Prozess, der treibt mich in den Wahnsinn. Ja, und da habe ich gesagt, wenn jetzt nicht irgendwann anfängt ein Mensch mit mir zu reden, anstatt eine Textbausteinschleuder, dann flippe ich hier aus, ja. Und dann hat in der Tat, also irgendwie habe ich es jetzt vorgestern oder so geschafft, mich da jetzt einzuloggen und mir das alles nochmal so aufzuschreiben, Klopf auf Holz, ja, dass ich das in einem halben Jahr, falls ich da mal wieder rein muss, das dann noch weiß. Aber das war so ein typischer Fall von inkohärenter, also ich würde behaupten, vielleicht haben die, ja, Vielleicht haben sie auch nur zwei Namen für jedes Ding, aber irgendwie in der Anleitung steht der eine Name und auf dem Bildschirm steht der andere Name. Ja? Und dann, gerade bei solchen Bankprozessen, wo du dann noch durch ein paar Reifen springen musst, sobald es mal eingerichtet ist, hey, super, ja, einwandfrei, ja. Du tippst zwar alle zwei Minuten so eine Authentisierungspin ein, so ich bin immer noch eingeloggt, ich will was ändern. Sie müssen sich jetzt nochmal authentisieren, weil es könnte Ihnen ja einer eins über den Kopf gehauen haben in den letzten zwei Minuten. Ja? Aber wie auch immer, dann hätte er auch das Handy. Aber egal. Das ist, denke ich, so ein Fall, wo man sowas braucht. Ne? Gibt es da noch so andere typische Fälle, wo, also klar, die Anleitung und das, was auf dem Gerät steht, muss natürlich übereinstimmen. Was haben wir da noch? Überhaupt bei Daten, also du hast ja schon gesagt, dieser Bereich der Terminologie, also wenn jetzt dein Lieferant zur Artikelnummer, Artikel N als Metadatum, also das Feld, was ist das, ja? Und dann im schlimmsten Fall noch eine 47-stellige Artikelnummer und dein System verwaltet aber nur 32-stellig und bei dir heißt Artikel Nummer ausgeschrieben oder auf Englisch. Oder Artikel-ID oder AID oder, ja, also 1000, ja. Genau, und da geht es ja darum, einmal die Daten zu matchen, das heißt sagen, Artikel NIR ist Article Number und dass du dann eben, wie du schon sagtest, vielleicht auch in Stefan weiß schon, was jetzt kommt. Ich hasse Freitextfelder wie die Pest, dass irgendein Honk irgendwas reinschreibt oder ohne Abkürzung oder eben der berühmte, wie du sagtest, eben jeder schreibt, wie er will, Kennwort, Passwort, wie auch immer, Benutzer-ID. Ja. Ja. Und da helfen eben entsprechende Tools den Unternehmen, damit wir nicht nachher viel Geld verdienen müssen, indem wir die Daten dann bereinigen. Also im Idealfall schon bei der Erstellung von Daten, wenn es denn unbedingt ein Freitextfeld sein muss, dass dann ein Tool in Echtzeit rüberschaut und schaut, wer gibt da was ein und ist es korrekt, was er eingibt. Wie kontrolliert man sowas? Wie gesagt, es gibt Tools, die mit, also als Beispiel jetzt, wenn man es noch einfach aus dem Bereich des Redaktionssystems, wenn ein technischer Redakteur eine Anleitung schreibt, eine Bedienungsanleitung und der berühmte Schraubenzieher oder Schraubendreher, ja, jeder sagt Schraubenzieher, korrekt ist es Schraubendreher. Das heißt, wenn er anfängt, den Satz zu schreiben, bitte lösen Sie die Schraube mit dem Schraubenzieher, dann kriegt er gleich mehrfach vielleicht einen auf den Deckel, nämlich erstmal keine direkte Anrede, dann Schraubenzieher heißt Schraubendreher, ja, und dann bekommt er schon, während er versucht, falsch zu formulieren, in Echtzeit die Vorschläge, wie es richtig ist und vor allem, wie es konsistent ist, nämlich vielleicht schon in alle Sprachen, die ein Unternehmen übersetzen muss, schon ein Satz so übersetzt wurde. Das heißt, die Übersetzungskosten sind dann auch deutlich geringer, wenn es schon mal übersetzt wurde. Einfache Tools, die können dann Ähnlichkeit überprüfen und bessere Tools, die können dann die Sprache zerlegen. Die verstehen die deutsche Sprache, können dann Ähnlichkeiten bilden, gucken, was ist der Wortstamm und können Sachen durchkonjugieren mit Plural, kennen Bindestrichregeln und dergleichen. Das heißt, machen dann schon viel mehr. Auch Style, also wie in welchem Stil wird geschrieben, nach Sprachregeln, also nicht nur Wortbasis, sondern die erkennen auch Sätze. Also die können dann sagen, das ist jetzt ein bisschen flapsig oder das genau, ist oder jetzt aktiv, anstatt passiv. Und solche Dinge, okay. Ich finde da immer noch das berühmte Beispiel von der Deutschen Post AG, ja, da hieß es dann irgendwie Fernsprecher und jeder hat Telefon gesagt, ja. Oder Münzfernsprecher, ja, oder so. Und irgendwann bei der Telekom haben sie das aufgegeben. Ne? Sobald der Name der Firma nicht mehr deutsch war, hieß das Telefon plötzlich Telefon. Ja, ja, die hatten damals ja noch den tragbaren Klapprechner. Zum Beispiel, ja, genau. Ja? Und andere Frage, wann ist ein Klapprechner nicht mehr tragbar, aber wie auch immer, ja, also bei 8 Kilo oder so, ja, aber die hatten ja 8, 9 Kilo zum Teil, ne, ja. Die Dinger. Ich glaube, mehr hat sich keiner getraut, wäre es nicht besser, so zu formulieren, wie der, also in manchen Fällen ist es ja, also ich bin auch ein großer Fan von Fachbegriffen, ja, also da rennst du bei mir offen im Moment. Ich muss ja mal das Kabel hier richten. Das klaut mir immer eine Schulter hier. Ich bin großer Fan von Fachbegriffen, beziehungsweise ich werde auch muffig, wenn Leute Fachbegriffe, beziehungsweise, ja, wenn die immer sagen, das war Zensur, dann sage ich, nein, das war keine Zensur, ne, sondern das war Hausrecht oder so. Wäre es nicht bei manchen Sachen, die zumindest dann der Endbenutzer in die Hand kriegt, wäre es da nicht schlauer, dann zu sagen, jetzt schreibst du halt mal Schraubenzieher, weil dann weiß der, was das ist? Da geht es dann sehr schnell in Richtung Haftung, wenn es um technische Informationen geht und gerade im Bereich der Bedienungsanleitung noch schlimmer, wenn es nicht im B2B, also nicht innerhalb des Business von Firma für Firma ist, sondern B2C, also für den Endanwender. Wir sind nicht in Amerika, das sind dann die krassen Beispiele, die übrigens zum großen Teil nicht mehr stimmen, aber gerne erzählt werden, wo es dann um Haftung geht. Das heißt, wenn ein Monteur zum anderen sagt, gib mir mal den Schraubenzieher und er versteht ihn nicht, ja, weil es eigentlich der Schraubendreher ist und er gibt ihm halt irgendwas anderes, dann kann das böse vielleicht nach hinten losgehen. Das am Schraubenzieher ist vielleicht etwas dahergezogenes Beispiel, aber die technische Sprache ist eine sehr exakte Sprache. Und muss es auch sein. Hat man auch immer wieder, das wissen auch die meisten nicht, dass der Unterschied zwischen Lampe, Leuchte und Leuchtmittel ist und so, ne? Licht. Ja. Genau, hat irgendwas mit Licht zu tun. Ja? Wobei, Olli, solche Tools werden auch im Marketing eingesetzt. Das sind für andere Tools, die dann aber tatsächlich je nach Zielgruppe auch entsprechend automatisiert Texte erstellen. Aber dann eben nicht in der langweiligen technischen Sprache, sondern das ist ja dann wiederum der andere Bereich. Da muss es fancy sein, muss passen. Entsprechende Zielgruppe liest es jetzt irgendwie zu einem Produkt der Sportler, der das braucht, oder ist es die entsprechende, vielleicht jetzt hätte ich fast Hausfrau gesagt, darf man sagen, also halt jemand, der nicht im Profibereich unterwegs ist, und da gibt es eine andere Sprache. Männliche und weibliche Hausfrauen. Ja, ich hätte mich jetzt fast um Kopf und Kragen geredet, genau. Ja, genau. Mich wundert es gerade immer, also vielleicht sagen wir mal kurzes Datum, es ist Juli 2022, und es gibt Waldbrände und ich verstehe nicht, warum manche Radiosprecher immer von Feuerwehrmännern reden. Warum sagen sie nicht einfach Feuerwehrleute? Ja, weil ich warte wirklich auf den weiblichen Feuerwehrmann, dass sie den auch noch erwähnen, ja. Anstatt einfach Feuerwehrfrau oder eben Feuerwehrleute zu sagen. Ich verstehe manchmal nicht, warum. Also auch, Zeit. Bei der Zeit, beim Zeitpodcast ist mir das aufgefallen. Und da hätte ich halt erwartet, dass da ein bisschen mehr Sprachsensibilität, jetzt haben wir ja die Witze gemacht, dass da ein bisschen mehr Sprachsensibilität dasteht, weil ich würde mich als Frau wirklich ärgern. Also nicht ich als Frau, sondern ich würde mich als Frau ärgern. Ich wollte das fragen, aber ja. Ja, genau, alles gut. Ich würde mich ärgern, wenn ich da vom Einsatz käme und im Radio wäre von Feuerwehrmännern die Rede. Also das würde mich wirklich ärgern. Aber wie auch immer, aber ich denke, dass das natürlich langfristig auch sowas passiert. Jetzt hast du das so ein bisschen mit Text generieren erwähnt. Das finde ich ja auch spannend. Mit sowas spiele ich auch rum. Ja? Ich arbeite auch bei einer Literaturzeitschrift mit und da gibt es auch so einen Generator für Geschichtenanfänge. Und dann habe ich, den gab es irgendwie nur auf Englisch, dann habe ich das auf Englisch mal generiert, habe es dann mit Google Translate auf Deutsch übersetzt, habe es dann zugegebenermaßen noch ein bisschen geglättet, also aber wirklich nur so, wie es vielleicht auch ein Lektor tun würde bei einem Autor, und habe dann gesagt, so, das hat jetzt gerade ein Roboter geschrieben, ja. Hat die Leute nicht angemessen geschockt, ja. Vielleicht muss ich meine ganze Geschichte einreichen und dann das verraten. Aber wie weit ist denn da der Stand? Also was ich bisher so als Output zum Teil höre und lese, ich sag vielleicht nachher was dazu. Aber befasst ihr euch damit und wie schätzt ihr das ein? Ich denke, KI ist in vielen Bereichen schon sehr, sehr fortgeschritten. Textgenerierung ist das eine, also könntest bestimmte Schreibstile von entsprechend vielleicht schon verstorbenen Schriftstellern analysieren über alle Bücher, die sie hier rausgebracht haben, und entsprechend ableiten für neue Geschichten. Natürlich gehört da eine Kreativität dazu, aber auch die kann man bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ableiten und lernen. Du siehst es ja auch in Bildgebenden, also ob jetzt Bilder oder Videos, dass dann du irgendein Bild hochlädst und sagst, ich hätte es gern wie Van Gogh, und dann wird das Bild entsprechend umgewandelt oder einfach nur noch Wörter eingibst und eine KI generiert daraus Bilder oder auch im Bereich der Musik, auch da gibt es KI. Ich glaube, ein Normalsterblicher hat Schwierigkeiten, irgendwann mal zu erkennen, war das ein echter Mensch oder ist es eine KI, die dahinter steckt. Fachleute werden es bestimmt noch eine Zeit lang erkennen. Die Frage ist nur, wie lang. Also in der Praxis brauchen wir auch ein Projekt drumherum. Wenn man das auf ein gewisses Niveau stellen will und automatisiert machen will, muss man dann die AI oder die KI entsprechend einlernen. Und das braucht dann ein bisschen. Da muss man wissen, was gebe ich dem, wo will ich hin, was für ein Ergebnis will ich nachher haben. Also so Quick-Use kriegt man zwar ein Ergebnis raus, aber jetzt so auf einem Stand, wo man es im Geschäft gebrauchen kann, ohne groß hinzugucken, da muss man dann schon wissen, was dafür tun. Und, genau, und hat jetzt auch etwas länger gedauert, aber inzwischen können auch diese ganzen Sprachtools auch diese gendergerechte Sprache prüfen. Also das war jetzt, hat eine Zeit lang gedauert, aber es gibt es inzwischen auch. Es braucht halt einfach ein bisschen Zeit und Beispiele und Erfahrung auch in diesem ganzen. Klar, die brauchen natürlich auch genügend Input, ne? Also, und das ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Jahre. Also ich meine, ich hab die ersten Aufsätze zu dem Thema haben wir schon in meinem Studium besprochen, ne? Und das war in den 80er Jahren. Ja? Also das war ab Ende der 70er war das in der Linguistik schon ein Thema, wie man damit umgeht oder wie, dass halt Frauen in Texten unsichtbar werden und wie auch immer. Es gab da auch verschiedene Lösungsvorschläge, auch manche der Vorkämpferinnen von damals, also ganz ohne Knacklaute, weil es waren nahezu durch, also ich weiß gar nicht, ob irgendein Mann da zu dem Thema überhaupt geforscht hat, aber Luise F. Pusch und Senta Trümmel-Plötz und so, die haben sich da schon Gedanken gemacht und da kamen weder große I's vor, noch Doppelpunkte, noch Sterne, sondern man hat versucht, das lexikalisch zu lösen. Ja, also vielleicht an der Stelle empfehle ich dann immer geschickt gendern, also geschickt-gendern.de. Die kommen, das ist eine Plattform, wo wirklich so eine Art Lexikon geboten wird und die versuchen komplett oder die arbeiten nicht mit Sternchen und mit Doppelpunkten und so. Da kommen natürlich dann, ich sag mal, Begriffssequenzen raus, die wir momentan noch nicht so gewöhnt sind, aber ich glaube, das wird sich anpassen. Es ist aber auch aus meiner Sicht, also aus linguistischer Sicht, sicher eine bessere Lösung als Sternchen und Doppelpunkte, weil bei denen kommen dann manchmal wirklich unlesbare Konstruktionen raus, die einfach keinen Sinn machen. Während bei sowas ist es vielleicht sogar eher noch so, dass das, was dann da steht, wirklich das abbildet, was da wirklich auch in der Realität abläuft. Womit wir übrigens auch schon experimentiert haben, da haben wir auch die, ich glaube, 2 oder 3 Videos gemacht, ist, wir haben für Clips, die wir in LinkedIn zu bestimmten Themen nicht als Text gepostet haben, sondern als Video, haben wir mit Avataren gearbeitet, die dann entsprechend erstaunlich gut mit Mimik und Mundbewegung dann den Text, den du eingegeben hast, dann vorgelesen haben. Und dann praktisch neutrale Avatare sozusagen, oder? Nein, also zu Weihnachten hat man Weihnachtsmann als Avatar. Okay. Den gibt es doch gar nicht, es gibt doch nur das Christkind, Mensch. Nee, das ist der Coca-Cola. Achso, der Coca-Cola, die Werbeversion. Ja, Gott. Genau. Und wen es interessiert, kann mal auf unsere LinkedIn-Seite schauen. Genau, Adnexus bei LinkedIn. Ja. Also was ich da auch spannend finde, ist ja, dass man dann diese Stimmen auf diese 150 Hertz Basisfrequenz tunt, ne? Und dann klingt die, da gibt es auch entsprechende Webseiten. Leute, schreibt mich einfach an, dann suche ich es euch raus. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, Podnotes hier zu machen. Das ist ganz spannend, da kommen dann genderneutrale Stimmen dabei raus. Na gut, im Zweifelsfall nimmt man ein Tier-Avatar oder so, ne? Probieren wir das nächste Mal. Aber eben, was dort interessant war, war, du hast eben auch entsprechende Sprachstile gehabt und entsprechende auch Stimmen, je nach, ob männlich oder weiblich und eben welche Sprache. Ich glaube, das eine Tool funktioniert in über 70 Sprachen. Das heißt, du kannst dann mit DeepL das, deinen Text übersetzen lassen, tust die entsprechende Sprache dann reinpasten. Und wir hatten Experimente gemacht, was erstaunlich gut war für deutsche Ohren, hat Schweizerdeutsch. Es hat sich wirklich sehr, sehr original angehört. Jetzt ein Schweizer wird wahrscheinlich uns ins Gesicht springen. Aber das war also wirklich erstaunlich, dass du eben dann auch noch Dialekte im Deutschen, wie eben aber auch im Englischen, also auch Indisch, Englisch und so weiter. Das ist ganz lustig zu experimentieren damit. Ja, ich meine, also je nach Inputbasis sollte das dann eigentlich halbwegs okay sein. Also bei so, also ich hatte kürzlich einen Podcast, wo jemand so einen Beispieltext vorgetragen hat und der hat dann halt auch zugegeben, dass der Text halt jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse enthält. Also ich glaube, das war auch ein Text über Digitalisierung oder sowas oder Digitalisierung und Innovation. Und da stand halt, ja, Digitalisierung ist das, was, ja, das klang wie so ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Ministergrußwort oder so. Wir wissen, glaube ich, was wir da meinen. Ne? Also da wird irgendwie gesagt, ja, ist alles wichtig und Neuland und müssen wir machen und ist für unsere Zukunft ganz zentral und so. Und man hat einfach das Gefühl, da werden jetzt irgendwelche Textbausteine, also oder eben nicht Bausteine, aber es wird einfach was gesagt, was schon tausendmal gesagt worden ist, nur noch nicht von jedem. Aber in dem Text steht nicht in dem Sinn was Neues drin. Ja, und das würde man ja eigentlich hoffen, wenn man Text liest, ja, dass man eigentlich was Neues erfährt, weil sonst könnte man sich es ja eigentlich sparen. Aber ich glaube, da werden die KIs noch ein bisschen Probleme kriegen. Es ist so, die Frage ist halt, was wurde nicht schon irgendwie von irgendwem mal gesagt? Ja, Kombinatorik ist es, was es vielleicht auch manchmal neu macht. Da gab es, wo waren das? Ich glaube, es war sogar in einem Science-Fiction-Roman oder so, wo eine Figur die Theorie hatte, dass alles schon gesagt wurde und dann jemand rausgefunden hat, dass die Theorie schon jemand, schon jemand gehabt hatte. Ja, 500 Jahre vorher, er wusste es nur nicht. Ja, das war dann natürlich der ultimative Beweis. Ja, ich glaube, das war ein Neal Stephenson-Roman. Aber in der Tat, ja, also im Normalfall würde man schon hoffen, dass manche Erkenntnisse zumindest dem Lesenden neu sind. Ja, das wär ideal. Wie gesagt, das D-Wort Digitalisierung, ich finde das schon. Finde es schon spannend, weil, wie soll man sagen, also vielleicht nochmal in die Geschichte, ja. Ich glaube, als 10. oder 11. Klässler habe ich mir einen programmierbaren Taschenrechner besorgt. Ne? Für mich war das der Beginn der Digitalisierung. Ja, und da reden wir, glaube ich, ja, es waren wahrscheinlich die frühen 80er, ja. Und der ist übrigens heute noch der Buchhaltungsrechner von meiner Frau. Also der läuft immer noch. Ja, Casio 501P, der wird nicht mehr programmiert. Ja, ich habe das Programmierhandbuch noch. Vielleicht habe ich irgendwann noch mal Lust, da ein Programm dafür zu schreiben, weil es schon sehr, sehr originell da strukturiert ist. Aber wenn wir das jetzt seit den 80ern ja machen, warum sind wir denn noch immer noch nicht fertig? Ja, also und dann gibt es ja so diese Idee, wie war das, ein Schrottprozess, der digitalisiert ist, ist dann halt ein digitaler Schrottprozess. Also das wäre vielleicht ein Thema, was ich ganz gern mit euch noch berühren würde. Dann fand ich das andere D-Wort, nämlich Dateninseln, fand ich noch spannend. Fangen wir mal mit den Dateninseln an. Wie finde ich denn Dateninseln? Und also vielleicht mal wirklich ein konkretes Beispiel. Also was habt ihr so an Dateninseln gefunden? Wie seid ihr das dann angegangen? Stefan. Ja, gibt Dateninseln sind halt Systeme oder Arbeitsabläufe, die erzeugen am Ende Daten. Man hat schon ein IT-System, man ist im Prinzip in Anführungszeichen schon digital. Aber man nutzt es nur zum Beispiel in der einen Abteilung, die Daten gehen nicht raus. Zum Beispiel, wenn man jetzt Technik hat, die macht Zeichnungen, die hat ein schönes PLM-System, also um Zeichnungen und technische Daten zu verwalten und das Ganze. Und das bleibt dort hängen. Das heißt, es gibt keine Schnittstelle rüber, vielleicht zu anderen Systemen. Und das ist eine klassische Dateninsel. Oder man nutzt einzelne Werte, lässt aber das ganze Potenzial, was hinter einer echten Vernetzung der Systeme stecken könnte, lässt man liegen. Und das sind halt einfach Dateninseln. Das heißt, man erzeugt Daten, man muss sie verwalten, man muss sie sichten. Jeder weiß, dass wenn viele da sind, habe ich suchen, finden, Verwaltung steigt eigentlich der Aufwand. Mhm. Und der Nutzen, also der am Ende dasteht, wird immer weniger. Und durch eine Auflösung dieser Dateninseln, durch ein Vernetzen, dass man die technischen Daten vielleicht dann auch dem Vertrieb gibt, damit er richtig verkaufen kann. Mhm. Und zwar nicht durch Abschreiben, sondern vielleicht, dass es automatisiert passiert oder auf Knopfdruck, vielleicht ein Datenblatt dann zur Verfügung steht, so Sachen aufzulösen und die Inseln zu verknüpfen. Das wäre so das, was wir da unter Digitalisierung verstehen. Wie geht man da beim Suchen von diesen Dateninseln vor? Geht man einfach davon aus, dass das auf jedem Abteilungsrechner irgendein geheimes Excel-Sheet liegt, von dem kein anderer was weiß? Oder? Ja, die gibt es sowieso immer. Die gibt es immer, oder? Die gibt es immer. Also ich habe das jetzt gerade so vorgestellt, alle Beispiele, die mir eingefallen waren, wären datenschutztechnisch oder Geburtstagslisten oder irgendwie sowas, wären datenschutztechnisch auch noch grenzwertig, ja, aber beliebt sind auch Terminologielisten, also wo jeder seine eigene hat. Also ja, okay, ja, genau. Ja. Ich habe jetzt kürzlich eine Buchstabierliste gemacht, weil es jetzt eine neue Buchstabierliste mit Städten gab, habe ich mal eine gemacht, wo fast nur baden-württembergische Städte vorkommen. Weil die Idee war ja von Baden-Württemberg, da haben die anderen eigentlich nur Xanten, habe ich gesagt, liegt ja auch am Rhein, also das ist ja praktisch ein baden-württembergischer Fluss. Wie auch immer, ja genau, also solche Terminologielisten oder irgendwelche Sachen, aber wie findet man die? Geben das die Leute zu oder sagt man, hier muss der Prozess sein, da müssen doch Daten von dem Prozess da sein, wie geht ihr da vor? Gut, man schaut sich halt primär, guckt man, welche Systeme sind im Unternehmen, also welche sind bekannt, welche werden auch genutzt und dann geht man halt die Prozesse im Prinzip durch und bespricht die mit denen. Und häufig sind die Leute auch froh, wenn sie sagen, ja, toll, endlich mal eine gemeinsame Terminologieliste zum Beispiel. Wir schauen die zusammen, sagt dann, ja, ich habe noch was, ich habe noch für meinen Bereich was. Mhm. Ja, das ergibt sich, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet und halt die Prozesse durchgeht. Aber die IT steht da gar nicht im Vordergrund, sondern es sind wirklich die Abläufe und wie ist das miteinander in der Firma? Das ist so das Wichtige. Und dann erkennt man halt die Stellschrauben, die Baustellen und auch die Fragen, die man stellen muss. Und dann kriegt man die richtigen Antworten. In größeren Konzernen arbeiten wir auch mit Tools, wo du dann im Prinzip wie Google Maps eine Landkarte erstellen kannst mit Systemen, Daten, Datenflüsse. Und wer ist zuständig für welche Daten? Weil gerade vielleicht auch noch ein Aspekt, Dateninseln aufzulösen, ist ja auch, du willst ja nicht Daten redundant haben oder noch schlimmer, redundant und noch falsch, also nicht widersprechend, sondern du möchtest vielleicht nur an einer Stelle pflegen, den Aufwand damit deutlich minimieren, aber auch die Datensicherheit und Qualität erhöhen. Mhm. Ja. Und Endgegner sind dann Unternehmen, die Unternehmen zukaufen mit eigenen Systemlandschaften oder gleich mehrere und dass du die dann die Daten konsolidiert kriegst, weil Unternehmen wollen ja eben, die Daten sind ja uninteressant, sondern die Information aus den Daten ist das, was Unternehmen interessiert, also Daten mit Kontext oder zu verknüpfen eben zu einer Information und die Information dann irgendwie vielleicht auswerten für BI oder für sonst was, ja, für Entscheidungen, als Entscheidungsgrundlage sollen die ja dienen und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, dass du dann verschiedene ERP-Systeme versuchst zusammenzuziehen auf ein Portal, wo du dann die Daten auswertest, zum Beispiel Abverkaufsdaten oder Forecastings dann drüber fährst oder sonst irgendwas. Und dann vor allem so, dass nicht der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt, sondern der größte synergetische Nutzen wahrscheinlich. Ne? Genau. Ich habe das Gefühl, dass bei Digitalisierung vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das fände ich ganz spannend. Es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, wir haben ein Digitalisierungsprojekt. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass Digitalisierung jetzt als Gesamtes, klar, wir haben jetzt das Projekt, das und das zu digitalisieren. Gut, das mag ja sein, ja. Aber Digitalisierung insgesamt ist doch eher ein Prozess, der immer wieder Also der wieder auf alle Prozesse angewendet wird und geguckt wird, wie mache ich daraus zuerst einen besseren Prozess und dann einen digitalen Prozess, so wie wir es vorhin angedeutet haben. Und andererseits, sondern Digitalisierung ist ja eigentlich eine Daueraufgabe und nichts, was ich jetzt mal mache und irgendwann bin ich dann fertig, ne? Weil auch, oder auch das, ja, ich denke, da habt ihr auch viel mit zu tun, so mit dieser Frage, wie muss eigentlich das Management funktionieren, damit Digitalisierung gut funktioniert? Da gibt es ja auch ganz viel, also unter diesem Keyword Digital Leadership oder so gibt es ja da auch eine Menge. Aber auch, wie muss die Unternehmenskultur sich anpassen? Ja? Also ich coach gerade zwei Leute in einer Firma, da ist es üblich, dass jeder jedem irgendwie Termine in den Kalender schreiben kann. Dass die dann irgendwie keine Zeit haben, mal in Ruhe was zu durchdenken, das wundert mich dann gar nicht. Ne? Und ich soll ihnen dann zeigen, wie sie sozusagen souverän da arbeiten können. Dann sage ich, ja, eigentlich müsste man das abschalten, ja, oder müsste Regeln dafür entwickeln. Oder was auch immer, also so diese Ecke würde ich ganz gern mit euch noch ein bisschen erkunden. Gut, was für mich zentral, also es ist halt ein Prozess, der hört nie auf. Also das früher hat man gesagt, so kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wenn man so mal x Jahre zurückdenkt. Ja. Für mich ist das ähnlich, aber der wichtige Faktor ist das Lernen da dabei. Also man muss auch das Lernen, das ganze Lernumfeld, dass man aus den Projekten was lernt, aus der Tätigkeit. Also es ist nicht, dass man zum Projekt abschließt und Hauptsache das Projektdatum ist gehalten, sondern man muss dann auch was mitnehmen und die Leute voranbringen. Und da sind wir in Deutschland mit der Kultur, da ist hier und da viel zu tun, weil wir haben eher so eine keine offene Fehlerkultur. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass die Mitarbeiter lernen und auch offen die Dinge angesprochen werden kann. Also Amerika, wenn man die Startup-Kultur zum Beispiel nimmt, da sagt man, okay, wenn man ein Startup an die Wand fährt, dann weiß man beim zweiten, wie es geht. Das ist vielleicht sogar ein Vertrauensbeweis dort in der Kultur. Und bei uns sagt man, okay, da hat schon eine Firma an die Wand gefahren, der kann das nicht. Und ich glaube, in die Richtung muss man einfach ein bisschen lernen und auch in unseren Firmen lernen, das zu akzeptieren und das so zu machen. So nach dem Motto, was machen wir nächstes Mal besser? Ich war in einem sehr spannenden Event, das war in Konstanz, von der LBS, da ging es um Startups und Gründung und so weiter. Und haben sie gesagt, ja, wir brauchen eine Startup-Kultur. Hat einer erzählt, ja, und dann stand der da vorne und gesagt, aber ja, nicht pleite machen, ja. Das ist nicht erlaubt, ja. Und in den USA kriegst du gar kein Geld, wenn du nicht schon zweimal pleite gemacht hast, ne? Weil die sagen, erst wenn du zweimal pleite gemacht hast, hast du genug gelernt, damit das dritte Mal vielleicht was wird. Ja. Ja? Ich bin jetzt auch kein Fan vom Pleite machen, ja, finde ich jetzt ganz doof. Aber in der Tat sollte man, wie du sagst, Fehlerkultur, aber wie bringt man das den Leuten bei? Oder wie? Gut, halt eben, also Projekte sind halt eigentlich ganz gut, dann kann man mit denen rein, man kann mit denen arbeiten. Das Erste ist, wenn man zum Beispiel, ist oft eine große Hürde, wenn man so agile Projekte macht, die sind ein bisschen auf Lernen und auf die Thematik ausgelegt oder für besser einfach vorbereitet von der Methodik her. Die halt durchzukriegen, weil das Management halt auf diese Wassertermin, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, wenn jetzt aber Schritt 1 was auftaucht, was man aufgrund der Komplexität vielleicht gar nicht so im Griff hat, dann wird es mit dem Wasserfall schon schwierig. Dann ist man ständig am Projekttermine, am Weiterschieben, man kennt das vielleicht aus dem öffentlichen Bereich. Und mit dem Agilen geht man einfach anders mit den Thematiken um. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen, man hat die Termine am Ende gehalten, aber hat ein bisschen eine andere Lösung, als dass man vielleicht am Anfang und je länger ein Projekt geht, also man kennt das ja jetzt gerade aus dem öffentlichen Bereich, so ein Verkehrsprojekt, vielleicht der Stuttgart 21, da weiß man schon, in dem Moment, wo die Planung durchhaben, ist die Planung eigentlich schon passé, weil einfach neue Erkenntnisse da sind. Und die agilen Projekte verhindern das ein bisschen. Genau, was wir dann eben auch. Nee, war blöde Nebenbemerkung, Kian. Was wir eben auch oft machen, wenn wir in Unternehmen von Unternehmen beauftragt werden, sind eben die sogenannten Messung des Reifegrades. Zum Beispiel eben, wenn es um darum geht, Unternehmen holt uns und möchte wissen, ob das Produktinformationsmanagementsystem, was sie im Moment einsetzen, wir nennen es dann eben, was für ein Reifegrad das hat, also ob es noch State of the Art ist, ob es auf dem Markt für entsprechend den Kosten, die die pro Jahr haben, bessere Lösungen gibt, die künftige Anforderungen oder Anforderungen, die sie jetzt schon haben und nicht abdecken können mit einem System, was sie im Moment schon haben. Und da geht es eben dann auch sehr schnell um bei der Reifegradmessung eben nicht nur um die Tools, weil die sind ja nur die Werkzeuge und die Prozesse, die hatten wir auch schon heute besprochen, sondern eben auch ums Mindset, also die Digital Readiness. Und weil nur das eine Tool rauszutreiben, um für viel Geld ein anderes Tool einzuführen, heißt nicht, dass das in ein paar Jahren nicht wieder an die Wand fährt, sondern da geht es eben ganz schnell neben den Prozessen eben auch um das Mindset und arbeiten Leute dann entsprechend auch mit den Tools oder an Tools vorbei. Ja, weil dann bringt das beste und teuerste Tool nicht. Ich war gerade eben gestern, ich habe es Stefan, glaube ich, gerade vorhin kurz beschrieben, ich war gerade gestern in einem Event, wo der Frederik Geb fährt, der bis zum 1. Juli noch Chief Innovation Evangelist war von Google. Also er hat gesagt, er hat jetzt in 12 Jahren die Hälfte aller Google-Mitarbeiter geschult. So als natürlich auch iterativ, ne? Also wahrscheinlich nicht die Hälfte deren, die jetzt gerade da arbeiten, aber immerhin halb so viele wie bei Google arbeiten, hat er geschult. Das muss man erstmal machen. Oder halt durch sein Institut gejagt. Und er hat halt auch gesagt, du brauchst Neugier, du brauchst Offenheit, du brauchst eine ganze Menge Skills. Und das ist was, wo ich auch gerade in der Tat intensiv drüber nachdenke, weil alle Leute denken, die Digitalisierung fängt bei der Tastatur an. Ja? Und ich glaube, sie fängt halt, man könnte eher sagen, sie hört an der Tastatur auf. Ja? Also wenn sie nur bis zur Tastatur geht, und nicht die Menschen und vor allem, so wie du sagst, ihr Mindset, ihre Denkweise, ihre haben wir noch nie so gemacht, haben wir immer schon so gemacht. Ja? Hat gestern auch einer darauf hingewiesen, ist ja eigentlich immer gelogen. Ja? Also da waren jetzt gestern passend zum Thema Zukunftsdenken eigentlich sehr viele nicht so ganz junge Menschen im Publikum. Ja? Also eigentlich hätte man mehr junge Menschen da erwartet. Ich wollte meine Tochter mitschleppen, hat nicht funktioniert. Sie hat gesagt, verstehe ich nicht. Oder halt, was soll ich da? Ja, dann habe ich ja heute auch auf dem Heimweg, hat sie mich abgeholt, habe ich gesagt, da hätte es so sein sollen. Aber ich denke eben auch vermehrt darüber nach, was braucht es denn bei der Person, die an der Tastatur sitzt? Wie muss die agieren? Eben neugierig, offen, vernetzt, mit anderen Leuten reden. Ja, so wie sich aus der Bemerkung, Kian, die du gemacht hattest bei einem Stammtisch und dann ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal reden und dann haben wir geredet und dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal für ein Bier, das haben wir mal noch verschoben, aber wir machen diesen Talk und so weiter, ja, also so, ja, Fäden aufnehmen, sich mit Leuten zusammensetzen, mit denen man vorher keine 100 Worte geredet hatte, ich finde das. Also da gibt es eben ein paar Sachen, ne? Also ich muss mich selber organisieren können, ich muss irgendwie meinen Kopf auch mal freikriegen, damit ich mal irgendwie kreativ werden kann. Wenn Mist dabei rauskommt, kann ich es immer noch wegschmeißen. Das haben wir gestern auch gemacht, ne? Jeder hat einen Roboter gemalt und dann haben wir gemeinsam entschieden, welchen Roboter zerknüllen wir und schmeißen ihn weg, ja? Das muss ich vielleicht auch noch mehr machen mit meinen Ideen, ja? Dass ich sie gegeneinander kämpfen lasse. Und so, aber genau diese Dinge, die eben im Mindset stattfinden, die torpedieren doch alles, was da verlötet und in Bits und Bytes irgendwo rumsteht. Da kann die besten Tools haben, wenn ich mich nicht traue, weil ich mich an der Säge schneiden könnte, was zu sägen, dann wird halt kein Stuhl draus, ne? Ja, also das Anfangen ist wichtig. Und ein Begriff, der mir da sehr gut gefällt, da gibt es, also schon ein bisschen wieder Marketing, Marketingbegriff ist Digital Transformation Journey, also dass es eigentlich mehr eine Reise ist. Und da finde ich immer ganz viele Analogien aus diesen Reisebeispielen mit der Digitalisierung, dass das auch eben sich verknüpfen, neugierig sein, da gibt es ganz viele Sachen, Parallelen. Und es ist kein Urlaub, sondern es ist eine Reise. Das ist so das Wichtige. Erkenntnis. Genau. Ja, also, wir sind dann sozusagen die Reiseleiter, wenn du es so möchtest. Das hast du schön gesagt, Stefan. Ja, genau. Projekten. Genau. Ja, beziehungsweise eben, also so wie wir vorhin ja auch skizziert haben, es ist eher ein Weg als ein Ziel, wo ich angekommen bin und dann bin ich fertig, ne? Es ist nicht das neue Gebäude bauen und dann ist das neue Gebäude fertig, sondern es ist eben nicht einmal die Verkabelung ziehen. Was ich halt auch immer wieder irritierend finde, ist, wenn die öffentliche Hand von Digitalisierung redet, dann reden die meistens vom Vergraben von Leitungen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ja, wir machen was im Dorf für die Digitalisierung. Wir kriegen jetzt dickere Internetleitungen. Dann sage ich immer, ja, das mag ja sein, aber wenn die Leute halt damit nichts machen, ja, hat heute so eine Diskussion bei Xing, wo jemand gesagt hat, bei Xing brauche ich jetzt eine Funktion, dass ich mir einen Post merken kann. Da hat jemand anders gesagt, der ja, macht doch einen Bookmark im Browser. Wie aber kein Bookmark im Browser machen, habe ich auch gesagt, ja, wenn jetzt jede Webseite den Browser auch noch mal nachbaut, also jede Funktion, die der Browser schon hat, ja, das wäre wie wenn ich, also es war jetzt ein blödes Beispiel, aber dann habe ich gesagt, das ist wie wenn ich eine Straße habe und die Straße hat noch ein Lenkrad, ja, weil das Lenkrad hat ja schon jedes Auto, da braucht die Straße das Lenkrad ja nicht noch mal nachzubauen. Ist jetzt ein bisschen das Salvador Dali-Bild, ja. Aber genauso ist es ja, wenn die Webseite nochmal eine eigene Merkfunktion hat, die der Browser ja schon hat, dann baut sie ja nur was nach. Und dann habe ich genau so einen Fall, ne? Dann habe ich einen Prozess, ich merke mir ein Post und der eine merkt, dann merke ich ihn mir heute im Browser und morgen in der App und dann habe ich zwei, ja, dann habe ich zwei Tabellen, da habe ich zwei Daten. Inseln, die nicht miteinander verbunden. Also bei so banalen Dingen, ja, und da denke ich aber auch, ich habe dann auch gesagt, wenn ich manchen Leuten beim Surfen zugucke, ja, wenn ich denen manchmal was zeige, dann sage ich, ach, das geht, ja, und dann sage ich, ja, ohne das Feature hätte ich ja gar keine Lust, ja, wenn ich manchen Leuten beim Weg durchs Internet zugucke, euch wird es wahrscheinlich auch so gehen, dann denke ich manchmal, ja, wenn ich so arbeiten würde, hätte ich auch keine Lust auf Internet. Ja. Ja. Gut, haben wir noch irgendwas, wo wir sagen, das müssen wir unbedingt noch besprechen? Irgendwas, was euch wichtig ist, ein whatever. Irgendwas, wo ihr sagt, da hätten wir drüber reden sollen. Gut, was mir immer sind so Zauderer. Also die gibt es an Entscheiderstellen. Oh ja. Einfach das mal machen und einfach mal einen Schritt vorwärts gehen und nicht immer zaudern und Bedenken rumzutragen. Das ist sowas, was mich oft stört. Klar muss man dann die Leute einfangen und muss mit denen die entsprechenden dann mitnehmen, aber es ist trotzdem gefühlt nimmt es ein bisschen zu mit dieser Zauderei und der Angst, einfach einen Schritt vorwärts zu machen oder auch mal einen Schritt ins Ungewisse zu machen, einen Sprung ins kalte Wasser, das tritt immer häufiger auf. Habe ich wieder ein konkretes, auch eher banales Beispiel, aber ich finde, die banalen Beispiele sind immer besser, weil sie leichter zu ergreifen sind. Ich habe heute den Satz, ich habe mit einer, ja, Kundin kann man es nicht nennen, also die hat halt, kriegt halt ein Xing-Coaching oder die hat einen Gutschein für ein Coaching und dann hat sie überlegt, ob sie überhaupt Xing oder LinkedIn nehmen will und dann hat sie überlegt, dass sie LinkedIn nehmen will, obwohl sie ja gar nicht weiß, ob Xing oder LinkedIn vielleicht besser funktioniert, aber sie denkt, LinkedIn funktioniert besser. Warum sie das denkt, weiß ich nicht, weil ich denke schon 6 Jahre darüber nach und sie erst jetzt und so weiter und dann hat sie gesagt, und sie weiß auch nicht, ob sie das überhaupt machen will. Dann habe ich gesagt, also in der Mail habe ich dann geschrieben, das habe ich geschrieben. Also eins ist sicher, ja, wenn Sie keins von beidem verwenden, dann, also wenn Sie nur da drin das Profil optimieren und sonst nichts machen, dann wird das wahrscheinlich nichts. Also dann können Sie sich das Profil optimieren gerade auch noch sparen. Ja, nichts gegen optimiertes Profil, weil die meisten Profile in diesen Plattformen sind Schrott. Aber da passiert in der Regel, ja, das muss halt gut aussehen. Ja, warum muss es gut aussehen? Wenn die ihren Lebenslauf haben, werden die den nicht, denen ist nicht langweilig. Die halten das nicht neben die LinkedIn, gehen neben das LinkedIn-Profil und sagen, ist es auch gleich und ist es auch gleich schön? Nee, das ist denen egal. Ja. Und dann habe ich aber einen Satzteil wieder weggelöscht. Also ich habe mal gesagt, ne, wenn sie nichts machen, wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Ja, das ist schon mal das Erste. Und man könnte aber auch sagen, wenn sie nichts machen, dann haben sie, suchen sie vielleicht in 1,5 Jahren immer noch einen Job, weiß man nicht. Ja, aber jetzt in eurem Fall, ne, wenn ich jetzt die Dateninsel nicht auflöse, dann wird das garantiert keine Synergie erzeugen. Das ist ja, also das ist ziemlich sicher. Und dann habe ich die Satzhälfte, wo ich geschrieben habe, und durch Nachdenken verändert sich nichts. Das habe ich dann weggelöscht. A, kam es mir ein bisschen, also ich war schon ein bisschen latent aggressiv, ne, weil ich gedacht habe, ja, das mag ja sein, dass du mit so ein langes Ding schreibst. Da habe ich gesagt, ich bin eher ein Fan vom Machen, ja, weil was soll passieren, ja. Und ja, sie hat Angst, dass sie da was lostritt, was sie da nicht kontrollieren kann. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das schon ein paar Wochen, wir machen das ja nicht, damit sie jetzt 500 Mails am Tag kriegen, ja. Und das habe ich aber dann wieder weggelöscht, weil Nachdenken finde ich an sich ja schon gut. Ja, aber dieses, so wie du sagst, Stefan, dieses, jetzt müssen wir erstmal, ne? Oder früher habe ich viel über Weblogs mit den Leuten geredet, da haben sie gesagt, also ihr könnt euch vorstellen, bei dem Satz, wie da mein Blutdruck gestiegen ist, jetzt machen wir erstmal die Webseite fertig und dann denken wir über einen Weblog nach. Und ich so, das ist eine Webseite. Ja, das gehört damit rein. Ja. Und ich sage ja, yeah, whatever, ja. Also das verstehe ich, ja. Also dieses, also Bedenken tragen, da sind wir ja, also wenn Bedenken tragen olympisch wäre, würden die anderen Nationen alle gar nicht antreten. Ja? Dann würden wir einfach, würden sie einfach drei Deutsche aufs Treppchen stellen und alle würden den ersten Preis, alle würden die Goldmedaille kriegen. Und das hat der Frederik Pferd auch erklärt, das ist der Negativity Bias. Ja, also dass man, egal was man hört, erstmal sagt, ja, aber wenn die das nicht verstehen, dann wird es ganz schlimm oder so, ja. Oder wenn irgendwie der Kuckuck am Morgen schreit und der Blitz in den Baum schlägt, dann passiert irgendwas Komisches. Ja? Also man denkt sich dann immer als erstes irgendein Szenario aus, warum das jetzt schief gehen sollte. Ja? Ich organisiere ja Barcamps und fast jeder, bei dem ich das im Auftrag mache, sagt, ja, und was, wenn keiner was vorschlägt? Dann sage ich, dann wäre es das erste Mal. Ja, dann wäre es das allererste Mal. Ja, und bei einem, wo der Veranstalter besonders viel Angst hatte, habe ich dann gesagt, da habe ich es dann in meiner Begrüßung thematisiert. Ja? Habe ich gesagt, der Matthias hat gesagt, ihr schlagt vielleicht nichts vor. Ja, I dare you. Ja, also dann wärt ihr die Ersten. Ja, dann würdet ihr in die Barcamp-Geschichte eingehen. Das Barcamp, wo keiner eine Session vorgeschlagen hat. Natürlich haben die dann Sessions vorgeschlagen. Ja, das war dann so ein bisschen paradoxe Intervention. Aber dieses, was, wenn das Allerschlimmste passiert, das ist in der Tat in Deutschland immer so die erste. Das ist gut, dass wir darüber noch geredet haben. Ja. Ja. Aber was macht man? Wie macht ihr das dann? Ich gehe da ja dann so frech ein bisschen rein, aber das ist halt. Je nachdem, um was es geht, ja, kannst du ja mal vorrechnen, was es kostet, nichts zu verändern. Ja. Und entweder die Person selber sieht es ein oder der Vorgesetzte. Oder man arbeitet halt einen Vorschlag aus, wo er sagt, okay, jetzt gehen wir einen Schritt vorwärts, wir machen mal einen Vorschlag, so und so könnte es aussehen. Ja. Denn wenn man das denn, wenn griffiger hat manchmal, dann fallen einfach ein paar Schranken auch und die merken, okay, jetzt muss ich nur noch Ja sagen und dann bin ich schon einen Schritt weiter und fängt man klein an und da muss man halt die Kunden dann auch ein bisschen erziehen, Stück für Stück dann halt im Projekt, dass die Schritte dann mutiger und dann konkreter werden. Ja. Ja, weil meistens ist es ja nicht aus Boshaftigkeit, dass jemand zaudert, sondern entweder er ist halt ein Mensch, der ein Zauderer, ja, also viele Menschen wollen sich nun mal in vielleicht sagen wir mal in der Bequemheitszone, die Bequemheitszone nicht verlassen, ja, und irgendwie vielleicht auch nichts Neues. Veränderung ist ja für viele auch ganz schlimm, ja. Aber vielleicht ein Argument ist ja, weißt du, wenn wir alle so wären und nie unsere Komfortzone verlassen hätten, seitdem es die Menschheit gäbe, dann würden wir heute wahrscheinlich noch mit Stein auf Mammuts werfen, was vielleicht für die Umwelt besser wäre, aber nicht für das Mammut. Nein, aber ich sage immer, wenn es ganz früher schon, wie heißt es, wenn man ein Haus baut und da nichts mehr dran verändern kann, Denkmalschutz gegeben hätte, dann würden wir immer noch in den Höhlen sitzen. Ja, weil, ja, jetzt ist mir was Schönes eingefallen und zwar so als Abrundung. Ja, es gibt doch das schöne Zitat von Kennedy: Das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Und dann könnte man sagen, das Einzige, was problematischer ist als Digitalisierung, ist nicht über Digitalisierung zumindest ernsthaft nachzudenken. Ja? Das ist so, man muss im Übrigen auch nicht alles digitalisieren. Da war ich auch mal und habe inzwischen auch, manchmal ist es, ich habe immer das Standardbeispiel, weil ich die dann immer aus dem Zug gesehen habe, sage ich immer, wenn du in Stuttgart einen Jeansladen hast, ist es wahrscheinlich am besten, ein paar schöne Menschen deine Jeans anzuziehen und den Blätter in die Hand zu drücken und die an die vier Ecken darzustellen. Und dann sollen sie diese Blätter da verteilen. Das ist vielleicht effizienter sogar als Facebook-Werbung. Ja. Ich weiß es zwar nicht, habe es nicht ausprobiert, aber könnte sein. Ja. Weil dann nehmen die Leute den Zettel, sagen, ach Mensch, Jeans, ja, und dann sagt er vielleicht noch, ja, ich habe die auch gerade an, die hier gerade im Angebot sind. Und dann sagt er, ah ja, Mensch, ne? Und dann geht der direkt hin und der ist ja gerade da in der Stadt und das kann besser funktionieren als, ja gut, wenn die Facebook-Werbung für einen Online-Shop ist vielleicht, ja. Dann hast du wieder die ganzen sonst wird es schwierig mit dem Zettel, wenn du in Hamburg deine Jeans aus Stuttgart verkaufen willst. Genau. Wenn du in Stuttgart mit Zetteln rumstehst, wird es schwierig, außer es weht ein starker Wind. Wird dann schwierig, ja genau. Ja. Gut, so, Stefan? Ja, ich nehme den Spruch auf jeden Fall mit dem Nachdenken. Vom Nachdenken. Ja, also ja, oder? Also, der kommt auch in einer Schulung von mir in anderer Form vor. Aber ja, dass ich sage, in der Zeit, wo wir nachdenken, passiert garantiert nichts Positives. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zeit was Positives passiert, ist sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Darum bin ich ein großer Fan von Machen. Ja. Gut, wunderbar. Ich habe in der Tat vor 8 Minuten eigentlich den letzten Termin gehabt, weil ich muss den Sohn, glaube ich, fahren. Der hat mich auch gerade angerufen. Insofern, bis dann. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ach so, ja, jetzt muss ich euch eigentlich, jetzt haben wir zwei Sachen natürlich nicht besprochen. Erstens, aber das muss ich euch jetzt noch fragen, genau. Wir haben nicht über Cyberlage gesprochen, weil es toll ist, da zu sein. Wir fassen es zusammen. Es ist toll, da zu sein. Nicht nur beim Sommerfest auf dem Dach von Optimal Systems, sondern sonst auch. Aber ihr müsst mir jetzt auch ein, zwei Leute nennen, die ich als nächstes interviewen soll. Jetzt muss ich hier gucken, mein Schreibtisch ist gerade nicht in einem guten Zustand, weil ich nicht viel da bin. Wen soll ich denn, was denkt ihr, wen von den Cyberlago-Mitgliedern, mit wem habt ihr denn am letzten, was war das denn, Mittwoch, Donnerstag? War das doch letzte Woche auf dem Sommerfest geredet, wo ihr sagt, den soll ich auch mal eine Stunde lang bequatschen. Gut, den Klaus Ofner. Eine Fisher Information Technology wäre. Also irgendwie habe ich hier keine Stifte, die schreiben. Wir können es hier digital per E-Mail schicken. Ja, die Idee ist es hier so ein bisschen mit Druck zu dokumentieren, damit es irgendwie habe ich hier, nee, das ist auch kein da. So, Klaus Ofner, Fischer. Ja. Information Technology, genau. Ja, genau. Und der Christian Wiedmann von J&C. Ja, das wird spannend. Mit dem habe ich mich da auch ein bisschen unterhalten über den Zustand des Veranstaltungsbusiness. Und das ist spannend, was da gerade alles kaputt gegangen ist und nicht wieder aufzubauen ist. Gut, vielen, vielen Dank. Jetzt nochmal, liebe Leute, lebt immer noch lange und in Frieden und möge der Saft immer noch mit euch sein. Bye, bye. Bye, bye. Danke. Ciao.